gerade so wie ich. Holde ho, jubi, jubi, jubi, ha, ha. Holde ho, jubi, jubi, jubi, ha, ha, ha. Ha ha ha!